بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter mit unserer 14. Frage, die sagt: Was ist der Beweis, dass das Wort Islam benutzt wird, um die ganze Religion zu bezeichnen? Also wo habt ihr Muslime oder wo haben wir Muslime den Beweis, dass wir sagen können, Islam ist unsere Religion? Im Gegensatz zum Christentum und zum Judentum, Buddhismus, Hinduismus oder jegliche andere Religion. Ich habe noch keine Religion gehört, ihr könnt mich gerne aufklären, in deren Originalschriften ihre Bezeichnung als Christentum, Judentum so drin vorkommt. Außer im Islam ist das vorhanden. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, gewiss die Religion bei Allah ist der Islam. Surat Ali Imran, das ist der Surat 3, Vers 19. Und Hadithe gibt es zahlreiche davon. Hadithe gibt es zahlreich davon, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Islam hat fremd angefangen und wird einmal wieder fremd sein, wie er begann, gesegnet sein, deswegen die Fremden. Oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Hadith war bei Sahih Muslim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der beste Islam ist der Glaube an Allah. Hier auch wieder das Wort Islam. Und es gibt zahlreiche Beweise. Buni al-Islamu ala khams. Der Islam wurde auf 5 aufgebaut, zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Beweise, aber der Islam, soweit ich weiß, ist die einzige Religion, die das, was sie, also den Namen Islam, wie sich die Religion bezeichnet, auch beweisen kann in ihren Schriften. Na'am, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.